Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute aus Religion und Gesellschaft. Hören Sie nun Christentum in der sozialistischen Gesellschaftsordnung. Die Kirchenpolitik der DDR bis zur politischen Wende. Eine Sendung von Wolfram Nagel. Es besteht kein Zweifel, dass eine Reihe Schwierigkeiten auf der bisherigen Stufe unserer demokratischen und wirtschaftlichen Entwicklung nicht gelöst werden konnten. Auf dem Wege der sozialistischen Entwicklung werden wir alle bei uns vorhandenen Schwierigkeiten überwinden können. In Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der Arbeiterklasse, aus der werktätigen Bauernschaft, aus anderen Kreisen der Werktätigen hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlossen, der zweiten Parteikonferenz vorzuschlagen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird. Die zweite Parteikonferenz im Juli 1952 war kein regulärer Parteitag der SED, sondern eine sorgfältig vorbereitete Propagandaveranstaltung. Auf ihr wurde endgültig der neue politische Kurs in der DDR verkündet, der ganz im Sinne Stalins mit einer Verschärfung des Klassenkampfes einherging. Vor allem den evangelischen Kirchen wurde vorgeworfen, die sozialistische Entwicklung zu behindern. So war die zweite Parteikonferenz auch der Auftakt einer landesweiten Kampagne gegen die jungen Gemeinden. Im April 1953 erschien eine Sonderausgabe der Jungen Welt, in der die kirchliche Jugendorganisation als illegal und verbrecherisch diffamiert wurde. Unter Polizeischutz zerstörten FDJ-Trupps beispielsweise kirchliche Schaukästen oder störten Veranstaltungen und Gottesdienste. Das geschah flächendeckend und arbeitsteilig in der gesamten DDR. Der Theologe Karl Ludwig Imels. Die Schaukästen waren ja ein Mittel, dem damals viel mehr Aufmerksamkeit gegolten hat als heutzutage. Die Kirchen haben es sich nicht nehmen lassen, in eigener Freiheit dort auszuhängen, was sie für nötig hielten. Das war natürlich den Machthabern ein Dorn im Auge. Es blieb nicht bei der Zerstörung von Schaukästen. Hunderte christliche Schüler wurden von den Oberschulen relegiert und Jugendpfarrer von der Staatssicherheit verfolgt. Ein Beispiel ist die Verhaftung des Hallenser Studentenpfarrers Johannes Hamel im Februar 1953. Der Dresdner Theologe Wolfgang Wohllebe erinnert sich an diese Zeit. Er nennt sie bewusst Kirchenkampf, weil der Staat direkt in die kirchlichen Strukturen eingriff und deren Existenz bedrohte. Dabei war Wohllebe Ende der 40er Jahre als Abiturient sogar Mitglied der FDJ geworden, weil er an das gemeinsame Wiederaufbauwerk nach dem Krieg glaubte. In der FDJ habe ich nur bis zum Abitur mitgearbeitet, bin dann aber ausgetreten, als mir klar wurde, dass die FDJ als Kaderschmiede der Sozialistischen Einheitspartei SED umstrukturiert werden sollte. In der Zeit des Studiums bin ich dann sehr aktiv in der evangelischen Studentengemeinde tätig gewesen und habe auch dort miterlebt, wie Studentengemeinde und junge Gemeinde in ihren Arbeitsmöglichkeiten eingeschränkt werden sollten. Es gab aber auch schon damals Theologen, die eine Verbindung von Christentum und Sozialismus nicht ausschlossen. Sie kamen meist aus dem linken Flügel der bekennenden Kirche, bildeten aber eine kleine Minderheit. So der Kirchenhistoriker Gerhard Bézier, Leiter des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung an der TU Dresden. Es gab also bereits zu diesem Zeitpunkt mindestens Ansätze zu einer besonderen Kooperation. Das Problem ist zunächst sicher in dieser frühen Phase Dibelius gewesen, ein nationalistischer Geistlicher, der ja einige Zeit brauchte, um sich auch vom Nationalsozialismus abzusetzen, den er zunächst begrüßt hat. Und Dibelius war von hohem Selbstbewusstsein beseelt. Hier sind meines Erachtens erste Konflikte dann aufgetreten, als die Erwartungen der sowjetischen Seite nicht ungebrochen erfüllt wurden. Die Mehrheit der Theologen orientierte sich an der Abgrenzungspolitik des Berliner Bischofs Otto Dibelius, der 1949 zum Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, gewählt wurde und dem SED-Regime kompromisslos die Stirn zeigte. Ja, die Kirchen zweifelten offen die staatliche Legitimität der am 7. Oktober 1949 gegründeten DDR an, da die Wahlen im Mai 1949 undemokratisch erfolgt seien. Dibelius charakterisierte die Herrschaftsstrukturen der DDR mit Worten des Kirchenvaters Augustinus. Wo es kein Recht mehr gibt, was sind da die Staaten anderes als Räuberbanden? Und auf dem Evangelischen Kirchentag 1950 in Essen sagte Bischof Dibelius: Wenn solch ein Tag bekannt wird hier im Westen, dann sagt natürlich das evangelische Gemeindeglied im Osten ganz automatisch, das ist eine schöne Sache, leider uns verschlossen. Es zeigt doch eben auch, wie wirklich bis in das letzte Urdorf hinein man von diesem Kirchentag weiß und von diesem Kirchentag etwas erwartet für unsere evangelische Kirche, die keine eisernen Vorhänge und keine staatlichen oder halbstaatlichen Grenzen kennt und kennen wird. Gewissermaßen hat Otto Dibelius als Ratsvorsitzender der EKD den Machthabern in der DDR brauchbare Argumente geliefert, mit denen sie den Kirchenkampf bis zum 17. Juni 1953 legitimieren konnten. Ja, dass Dibelius und andere Bischöfe exzellente Beziehungen zur West-CDU hatten, das ist deutlich. Auf der anderen Seite wird man ja nie vergessen dürfen, dass nach der Lehre des Marxismus-Leninismus Religion die Blume an der Kette war und eigentlich zum Absterben verurteilt. Vorbild für das harte Vorgehen gegen die Kirchen und deren Würdenträger war die Sowjetunion. Lenin hatte bereits 1919 in Sozialismus und Religion der Kirche den Kampf angesagt. Die Religion ist das Opium für das Volk. Die Religion ist eine Art geistigen Fusels, in dem die Sklaven des Kapitals ihr Menschenantlitz, ihren Anspruch auf ein auch nur halbwegs menschenwürdiges Dasein ersäufen. Das Verdikt vom Opium für das Volk diente über 70 Jahre lang dem teilweise mörderisch geführten Kampf gegen Religion und kirchliche Strukturen im Stalinsozialismus. Auch SED-Funktionäre wie Horst Dohle dachten ursprünglich so. Der Berliner Historiker war seit den 60er Jahren in verschiedenen Funktionen für die Beziehungen zwischen Staat und Kirche zuständig, zuletzt als Büroleiter bei Kirchenstaatssekretär Klaus Gysi. Als ich in die Kirchenpolitik ging, hatte ich das klassische kirchenpolitische Bild der SED, also diese Kirche gibt's nicht ewig und das erledigt sich eines Tages von selbst. Einen Verbündeten, einen gleichberechtigten Partner habe ich damals in Kirche nicht gesehen. Der 17. Juni 1953 gilt als erste große Zäsur in den Beziehungen von DDR-Staat und Kirche. Auf Druck der sowjetischen Parteiführung war es bereits vor dem Arbeiteraufstand zu Gesprächen beider Seiten gekommen. Angesichts wachsender sozialer und politischer Spannungen, einer verstärkten Fluchtbewegung und Stalins Tod lenkte der SED-Staat ein. Es kam zum sogenannten Kommuniqué vom 11. Juni 1953, in dessen Ergebnis viele Haftstrafen und Schulentlassungen zurückgenommen wurden. Damit endete auch die offene Phase des Kirchenkampfes. Der 17. Juni beispielsweise ist ja auch niemals ein Tag gewesen, der von den Kirchen als ein Fanal begriffen wurde. Man hat den eigenen Staat, in diesem Fall den SED-Staat, nicht mehr der öffentlichen Kritik aussetzen wollen, hat sich loyal verhalten. Der SED-Staat wiederum modifizierte zwar seine Methoden, nicht aber die Ziele. Die Erfolgsaussichten schienen nicht schlecht. Gerhard Bézier führt das auf Bindungsschwächen innerhalb des deutschen Protestantismus zurück. Die katholische Kirche hat hingegen als Minderheit den Kirchenkampf in der frühen DDR weitestgehend unbeschadet überstanden. Es ist schon so, dass ja nur eine Forcierung des Säkularisierungsprozesses bewirkt wurde durch die Politik der Sowjets und ihrer Satellitenstaaten. Am Beispiel Polens können Sie sehen, dass ein noch so starker Druck offensichtlich eine bigotte Frömmigkeit nicht zu brechen in der Lage ist. Insofern hat man gerade in protestantischen Milieus doch erheblichen Erfolg haben können, besonders dann, wenn eben die Situation in dieser Welt bedroht ist. Also nicht nur die eigene, sondern auch die der Kinder. In dieser Situation wurde die 1954 eingeführte Jugendweihe zu einem weit erfolgreicheren Mittel der SED-Führung, um Eltern und Kinder von der evangelischen Volkskirche zu entfremden. Der Dresdner Theologe Karl Ludwig Imils hat die Auswirkungen dieser neuen Form antikirchlicher Einflussnahme untersucht. Das war, wie man im Nachhinein sagen muss, ein äußerst erfolgreicher Schachzug, der da gestartet worden ist. Nun auch wirklich repressiv auf Jugendliche zuzugehen, wenn du nicht Jugendweihe machst, kannst du nicht weiter der Oberschule besuchen, kannst du bestimmte Berufe nicht ergreifen. Das war sehr erfolgreich, zumal die Kirche in einer Überschätzung ihrer eigenen Position gedacht hat. Die Konfirmation ist eine solch sichere Bastion, die wollen die Leute. die wird uns der Staat nicht kaputt machen können. Das heißt, die Kirchen hielten selbst in dieser für sie äußerst kritischen Situation an einem Beschluss fest, nach dem Jugendweihe und Konfirmation unvereinbar seien. Das war für die Kirche ein verhängnisvoller Irrtum. Viele, die zur Jugendweihe genötigt worden sind, durch Druck auch auf die Eltern und so weiter, waren damit praktisch raus aus der Kirche, ohne eine Möglichkeit zurückzukehren. Nach dem Mauerbau am 13. August 1961 kam es allmählich zu einer Entspannung zwischen Staat und Kirche. Die DDR war kein Provisorium mehr. Alle nach Westen gerichteten Hoffnungen waren abgeschnitten und die Menschen gezwungen, sich einzurichten. Auch die evangelischen Kirchen begannen, sich mit dem System zu arrangieren. Wichtig ist ja dann auch der Generationenwechsel. Müssen Sie sehen, es gibt Menschen, die sind hier weithin schon sozialisiert dann in der DDR. Alle anderen ältere Generationen, wenn Sie sich die Lebensläufe anschauen, dann haben die mal in Heidelberg studiert, Theologie oder sonst wo. Viele sind hin und her gewechselt. Das alles hört jetzt auf. Hier beginnt für den Kirchenhistoriker Gerhard Bézier jene Phase, in der kirchliche und staatliche Strukturen ineinander wuchsen. Befördert vom ideologischen Umbruch im Westen sei sozialistisches Denken in den 60er Jahren salonfähig geworden. Dass man versucht hat zu sagen, ist nicht dieses sozialistische Gedankengut dem christlichen Denken eben doch näher. Dass man sagt, dieser Kapitalismus steht uns viel ferner, der Imperialismus, als das, was in der DDR und im Ostblock überhaupt versucht wird. Die Konferenz der Kirchenleitungen verabschiedete im März 1963 die 10 Artikel über Freiheit und Dienst der Kirche, mit denen sie die Christen aufforderte, die sozialistische Gesellschaft als den Ort für Zeugnis und Dienst der Kirche anzunehmen. Gesellschaftliche Mitverantwortung wird darin ausdrücklich bejaht und damit die von Bischof Dibelius vorgegebene Abgrenzungspolitik beendet. In der Freiheit unseres Glaubens dürfen wir nicht von vornherein darauf verzichten, in der sozialistischen Gesellschaftsordnung zu unterscheiden zwischen dem gebotenen Dienst an der Erhaltung des Lebens und der gebotenen Verweigerung der atheistischen Bindung. Rückendeckung kam letztlich auch von bekannten westlichen Theologen wie Karl Barth, der den Pfarrern bereits vor dem Mauerbau geraten hatte, in der DDR zu bleiben. Verstärkt wurde das neue ostdeutsche Selbstbewusstsein durch den Aufbruch in Afrika, die kubanische Revolution, den Vietnamkrieg und die sich entwickelnde Theologie der Befreiung. Die Friedenssicherung in Europa bildete eine Art praktisches Fundament, etwa bei Gesprächen zwischen Repräsentanten des Staates und kirchlichen Amtsträgern. Es werden dann einzelne Theologen besonders gefördert. Man lässt Zeitschriften gründen und Vereinigungen wie den Weißenseer Arbeitskreis, der diese Weißenseer Blätter herausbrachte. Da haben hoch angesehene westliche Theologen drin geschrieben, wie Martin Niemöller oder Eberhard Bethge. Während Kirchenhistoriker wie Gerhard Bézier diese Entwicklung im Nachhinein sehr kritisch bewerten, sehen Theologen wie Wolfgang Wohllebe die Annäherung von Staat und Kirche eher unter pragmatischen Gesichtspunkten. Letztlich sei es um die Existenz der Kirchen gegangen und ein Dialog allemal besser als ständige Konfrontation gewesen. Bereits seit den 60er Jahren hatten sich beispielsweise sächsische Theologen im Auftrag der Kirchenleitung auf solche Gespräche vorbereitet. Wohllebe gehörte zu diesem Kreis. Das Ziel dieses Arbeitskreises war, Christen in der DDR vorzubereiten auf Ideologiegespräche mit Genossen, falls die einmal möglich werden sollten. Wir haben sehr lange darauf warten müssen, nicht ganz 20 Jahre. Da waren ja jegliche Gespräche dieser Art seitens der Genossen, wenigstens in den amtlichen Bereichen, verboten. Im Jahr 1969 wurde der Kirchenbund in der DDR gegründet. Das, wogegen man sich so lange gewehrt hatte, die Bildung einer eigenständigen Kirche im DDR-Staat, war Wirklichkeit geworden. Auf der Synode des Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR im Juli 1971 hatte Bischof Albrecht Schönherr dann den Begriff von der Kirche im Sozialismus geprägt. Wir wollen Kirche nicht neben, nicht gegen, sondern Kirche im Sozialismus sein. Höhepunkt der offiziellen Annäherung von Kirche und Staat war das Treffen der Bischöfe Schönherr und Krusche mit Erich Honecker am 6. März 1978 in Berlin. Altbischof Albrecht Schönherr in einer Diskussionsveranstaltung nach der politischen Wende. Wir haben damals erkennen müssen, dass der DDR-Staat eben doch kein Wölkchen ist, das vorübergeht, Er wurde ja international immer mehr anerkannt und gestützt, vor allen Dingen natürlich durch die Sowjetunion. Für Gerhard Bisier war dieses Spitzengespräch nur noch eine symbolische Bekräftigung der ohnehin schon gepflegten Zusammenarbeit. Es zeigt sich ja dann unter späteren Vorsitzenden des DDR-Kirchenbundes, dass diese glänzende Kooperation wie zwischen Schönherr und Honecker nicht mehr erreicht werden konnte, wiewohl sich einige, wie zum Beispiel Bischof Hempel aus Dresden, doch sehr darum bemüht haben. Einen Grund dafür sieht der ehemalige Mitarbeiter im Kirchenstaatssekretariat der DDR, Horst Dohle, im weiter bestehenden gegenseitigen Misstrauen. Weil es im Grunde genommen voraussetzte, dass ein weltanschaulicher Dialog auf gleicher Augenhöhe und mit dem damit verbundenen intellektuellen und politischen Risiko stattfindet. Aber ein Weltanschauungsdialog war in der kirchenpolitischen Programmatik der SED überhaupt nicht vorgesehen. Das sei ideologische Diversionen, was die Schimpfworte da alles waren. Ganz anders war die Position der katholischen Kirche in der DDR. Gegen die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils, sich zur Welt hin zu öffnen, verfolgte sie weiter einen strikten Abgrenzungskurs. Bestärkt wurde sie letztlich durch das Pontifikat Karl Wojtylas und die vor allem von Katholiken getragene Solidarność-Bewegung in Polen Anfang der 80er Jahre. Gerhard Bisier. Also in diesem Falle war ja eine Annäherung an den Kommunismus ohne jede Aussicht auf den Erfolg, dass die römisch-katholische Lehre sozusagen als christliche Ideologie diese Staatsgebilde hätte überwölben können. In solchen Fällen, und da ist eben die DDR keine Ausnahme, wird eine ausgesprochen harte Politik betrieben, eine harte Abgrenzungspolitik, auch ein sich nach innen zurückziehen, ein Einigeln. Und wenn Sie die Zahlen sich anschauen, ja auch mit einem relativ guten Erfolg. Nachdem es in den 70er Jahren eine Phase relativer Annäherung zwischen DDR-Staat und Kirche gegeben hatte, schien sich das Blatt Anfang der 80er Jahre wieder zu wenden. Es begann die Zeit der christlichen Friedensbewegung gegen die Hochrüstung in Ost und West. Es war aber auch eine Bewegung gegen staatliche Willkür und die mitunter zu große Kompromissbereitschaft der Kirchenleitungen. Kirchenleitende Persönlichkeiten saßen auf Tribünen, oft schräg hinter Honecker, waren insofern im Machtapparat präsent. Und das ist an der Basis nicht unbeobachtet vorübergegangen. In dieser Zeit wuchs auch der konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu einer ökumenischen Bewegung heran. Eine Bewegung, die vom Staat mit allen Mitteln und teilweise auch mit Unterstützung der Kirchenleitungen bekämpft wurde, erinnert sich der heutige sächsische Landesjugendpfarrer Karl Ludwig Emels. Waren es 52, 53 so die Kugelkreuze als Abzeichen der jungen Gemeinde, so nahm das 1983 dieses Symbol Schwerter zu Pflugscharen ein. Die Symbole wurden abgerissen von den Anoraks, auf die sie genäht waren. Die Leute wurden auch zum Teil heftig in die Mangel genommen. Aber man muss auch noch mal sagen, so heftig wie 52, 53 ist es nachher nicht noch mal geworden. Die christliche Friedens- und Umweltbewegung führte letztlich zu den Massendemonstrationen im Oktober 1989. Denn es waren gerade jene jungen Christen, die nach den Friedensgebeten beispielsweise in Leipzig, Dresden und Berlin als erste auf die Straße gegangen waren. Doch Gerhard Bisier warnt davor, die christliche Friedensbewegung zu mythisieren. Es ist sicher so, dass es unter den Jungen in dieser Bewegung und den Pfarrern Aufbrüche gegeben hat, die auch hohe intellektuelle Ansprüche stellten. Auf der anderen Seite ist der letztendliche Zusammenbruch der DDR auf eine tiefe, breite Resignation in der Bevölkerung zurückzuführen. So mochten die Menschen nicht mehr leben, wie sie hier gelebt haben. Es bedurfte eines Anstoßes und als deutlich wurde, dass der Staat nicht mit der Härte reagiert, mit der er hätte reagieren können, hat sich eine Massenbewegung gebildet. Gerhard Bisier zählt dazu auch die Massenflucht aus der DDR über Ungarn. Auch die Bilder mit den Ausreisezügen hätten das Regime von innen her ausgehöhlt, zu einem Zeitpunkt, als selbst die christliche Opposition noch von einem Sozialismus mit neuem Antlitz träumte, wie er beispielsweise Michail Gorbatschow vorschwebte. Es ist ja auch richtig, dass etwa im Sozialismus Solidarität eine erhebliche Rolle spielt, dass Gemeinschaftsgeist eine erhebliche Rolle spielt, dass ein ungebrochenes Gewinnstreben nicht gutiert wird. Man könnte sagen, dass im Christentum es ähnliche Tendenzen gibt. Das Interessante ist aber, dass der Kommunismus im Ostblock alle diese sozialistischen Ideale zutiefst diskreditiert hat. Die Menschen nahmen jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, das ändert sich jetzt ja gerade wieder, alle diese Ideale nicht mehr ernst. Sie haben das alles nur als Betrugselemente wahrgenommen, was nicht richtig war. Aber was für die Glaubwürdigkeitslücke im DDR-Sozialismus galt, traf gewissermaßen auch für die Kirchen zu, betont der Historiker Gerhard Bézier. Denn unmittelbar nach dem Wendeherbst waren die Gotteshäuser wieder leer. Auch hier stellt sich ja zur Überraschung der Kirchenleute eine klare Abwahl der christlichen Option ein. Die Kirchen stellen fest, kontinuierlich kommt es zu weiteren Kirchenaustritten. Die Kirchen schmelzen immer weiter zusammen. Sie selber sind auch nicht in der Lage, so etwas wie eine Erneuerung zu leben und zu lehren, sondern man glaubt, die Leute kommen schlicht einfach zurück. Das ist fehlgeschlagen. In der Studiozeit aus Religion und Gesellschaft hörten Sie: Christentum in der sozialistischen Gesellschaftsordnung. Die Kirchenpolitik der DDR bis zur politischen Wende. Eine Sendung von Wolfram Nagel. Die Redaktion hatte Rüdiger Achenbach. Deutschlandfunk, Lesezeit.